Bitteschön. Okay. Guten Tag, Jonas ist mein Name. Ich bin Ärztin und für Sie zuständig. Zuerst benötige ich ein paar Ihre Daten. Danach kommen wir zu Ihrer Beschwerden- und Krankengeschichte. Das ist in Ordnung? Ja, klar, Sie müssen ja alles wissen von mir, ja. Ja. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Frieda Schneider. Schneider. Schneider. Ja, Frau Ich bin ein Schneider, Mann, Frieder. Frieder. So, könnten Sie bitte Ihre Vornamen buchstabieren? Ja, FRIEDER. Ja. Ja. Frieda Schneider. Genau. Klingt genauso wie Frieda, haben Sie recht, ja. Ja. Genau, Frieder. Und wie alt sind Sie, Ich bin Herr Schneider? 74 Jahre alt. 74. Und wann sind Sie genau geboren? Am 10.10.48. 48. 10.10.48. Ja, okay. Und wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,76 Meter groß und ich wiege meistens so um die 89 Kilo. 89. So, Sie sind 1 Meter 78 Meter. Ja, 1 Meter 76? 1 86. Meter 76 groß. Ja, und 89 Kilo. Genau. Ja, super. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, ich habe seit einiger Zeit so Schmerzen in meinem rechten Bein und zwar im Unterschenkel vor allen Dingen. Das fing jetzt vor, ja, eigentlich so ziemlich genau vor einem Jahr fing das an. Und dann ist das immer mehr geworden. Und jetzt tut mit einmal seit 3 Tagen auch der Oberschenkel so doll weh. Und jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich doch mal hier zu Ihnen kommen. Und wissen Sie, ich habe einen Hund, ich kann eigentlich, ich konnte immer gut mit dem laufen, ne? Also ich bin bis vor einem Jahr konnte ich problemlos mit dem Hund Gassi gehen. Da sind wir einen Kilometer gelaufen und ich hatte überhaupt gar keine Beschwerden. Und jetzt ist das so kurz bevor wir nach Hause kommen, war es immer so, oh, dann tat mir mein Unterschenkel so weh. Und jetzt mit einem Mal, seit 3 Tagen ist mir das aufgefallen, dass ich kaum noch gehen kann. Es kommen die Schmerzen also schon nach ganz kurzer Strecke. Ja, seit 3 Tagen im rechten Bein haben Sie Schmerzen Ja, genau. beim Also, Laufen. Sie genau. müssen, Sie müssten warten, bis diese Schmerzen Ja, weg. genau. Ich muss stehen bleiben und dann gehen die Schmerzen wieder weg und dann kann ich wieder ein bisschen weitergehen. Gibt es außer Laufen, gibt es einige Situationen, die diese Schmerzen, an denen diese Schmerzen aufgetreten sind? Ja, also oft habe ich auch nachts Schmerzen, wenn ich im Bett liege jetzt in diesen Tagen. Und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala von 0 Oh, bis 10? wenn ich so stehen bleiben muss, dann sind die schon ziemlich stark, würde ich sagen. Also ich kann das noch aushalten, aber es wird eigentlich seit einem Jahr immer schlimmer. Am Ja, Anfang habe ich gedacht, ach, das geht schon wieder, ja. Aber jetzt ist es mit einmal so, dass ich dann auch wirklich gar nicht mehr weitergehen kann. Ich Also, würde ja, sagen, ja. ziemlich stark kann man sagen, oder? Und Wie würden Sie diese Schmerzen beschreiben? Zum Beispiel ziehende oder klopfende? Eher drückend und auch so ein bisschen brennend, stechend auch. Und ziehen die Schmerzen irgendwo hin? Ziehen Sie die Schmerzen? Ja, also eigentlich waren sie immer im Unterschenkel, aber jetzt sind sie eben auch so im Oberschenkel aufgetreten. Und das zieht dann auch so ein bisschen bis in die Leiste rein. Aber das ist erst neu jetzt. Und haben Sie Schwellung am Bein bemerkt oder? Das ist mir nicht aufgefallen, dass das Bein geschwollen ist. Nein. Oder gibt es Rötungen oder Wärmegefühl? Manchmal kribbelt das so ein bisschen, so, dass es so sich so ein bisschen taub anfühlt. Und blasser geworden oder Das ist mir Ihre jetzt Rechte? nicht aufgefallen, aber ich gucke mir die Beine ja auch nicht so genau an. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Haut so ein bisschen schuppig geworden ist, besonders an dem rechten Bein. Und Was meinen Sie mit schuppig? ja, dass die Haut so oben sich so abschuppt, ne? Und die Fußnägel brechen mir auch so ab. Und vielleicht Haarausfall haben Sie auch bemerkt im Das Vergleich stimmt. zum Sonst linken hatte ich da immer Bein. Haare an den Beinen und die habe ich jetzt gar nicht mehr. Stimmt. Und auch etwas kühler geworden, vielleicht. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Haben Sie sonst noch etwas, sonst Beschwerden, die Ja, mit also diese Schmerzen im Schmerzen? Bein, die reichen mir völlig aus. Das ist sehr unangenehm. Haben Sie Luftnot oder Husten? Nee, das habe ich eigentlich gar nicht. Und haben Sie Brustschmerzen? Meine Brust, nein, mein Bein tut mir weh, nicht die Brust. Ja, okay. Und haben Sie Fieber? Ich habe mich nicht gemessen, aber ich fühle mich auch nicht fiebrig, nein. Schlafen Sie gut? Ja, zurzeit schlafe ich nicht so gut. So die letzten Monate bin ich oft nachts wach. Also einmal muss ich auf die Toilette nachts, ja. Das hängt halt mit dem Alter zusammen. Und also ein bis zweimal in der Nacht muss ich auf die Toilette gehen. Und Ein bis ein dreimal. oder zweimal in der Nacht, ja. Und dann jetzt habe ich eben auch diese Schmerzen im Bein manchmal und da muss ich dann auch ein bisschen rumlaufen, dass es besser wird. Bekommen Sie gut Luft, wenn Sie flach liegen? Ja, ich liege eigentlich immer relativ flach im Bett. Ich habe zwar so ein, zwei Kissen, dass es ein bisschen gemütlich ist, aber ich kann gut Luft kriegen, ja. Ja, und schwitzen Sie nachts? Nein, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nur mal als jetzt, als es sehr warm war und so schwül, da habe ich nachts ein bisschen geschwitzt, aber normalerweise schwitze ich nicht mehr. Ja, okay. Und in der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Das ist mir nicht aufgefallen. Ich wiege mich aber jetzt auch nicht so oft, aber also ich glaube nicht, dass die Sachen passen mir alle noch. Ja. Super. Und haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Zucker Ja, klar, in oder meinem Alter, ne, in meinem Alter, das weiß man ja, ne? Ja. Also ich habe seit 10 Jahren Diabetes und das weiß ich wohl. Und da nehme ich so ein Medikament, Welche denn? das heißt Metformin, ne? Wie stark Und ist er? ich meine, da steht 800 drauf und dann nehme ich morgens und abends eine. Ja. Und sonst etwa, sonst Aber noch? ein bisschen hohen Blutdruck habe ich natürlich auch. Seit wann? Und boah, das hat man schon vor 20 Jahren festgestellt. 90 Jahre. Und diese beide, ist gut eingestellt, zum Beispiel ihre Blutzucker oder Soviel ich Blutdruckwerte. weiß, ist das alles immer, wenn ich da bin, ganz gut. Und dann kriege ich noch irgendwas. Ich glaube, das ist gegen Blutfette. Ich nehme immer noch Simvastatin ein. Ich glaube, das ist für die Blutfette. Simvastatin 20 oder 40? 20 ist das. 20 und abends Das einmal. nehme ich einmal abends, genau. Und für gegen Bluthochdruck, was nehmen Sie ein? Oh, ich weiß gar nicht, nehme ich da überhaupt irgendwas ein? Ich glaube, ich nehme da gar nichts ein. Also, der so hoch ist der aber auch nicht. Okay. Und diese erhöhte Blutfettwerte, seit wann haben Sie? Ich glaube, das hat man zusammen mit dem Diabetes festgestellt. Und das war's, oder? Ja, also vor vielen Jahren hatte ich mal so eine Herzkatheteruntersuchung und seitdem nehme ich auch noch Aspirin und ich nehme auch noch Clopidogrel. Was hat man diagnostiziert? Gibt es? Ja, irgendwie waren die Gefäße ein bisschen verstopft. Da hat man Und seinerzeit haben Sie bekommen? ein Stent gelegt, ja. Aber seither habe ich da eigentlich keine Probleme mehr. Wann genau? Das ist jetzt 15 Jahre her. 15 Jahre. Ja, genau. Ja, okay. Und diese Clopidogrel, wie stark ist das? Ich meine, das ist Clopidogrel 75, da nehme ich eine morgens. Meine Maus und diese Aspirin. Auch Aspirin 100, das, was alle nehmen, einmal am Tag. Einmal morgens, oder? Okay. Also, Sie nehmen Metformin, Simvastatin, Aspirin und Clopidogrel Genau. ein, oder? Ja, Ja. genau. Und das war's. Ja, das ist ja mehr als genug. Da braucht man ja schon Ja, kein genau. Frühstück mehr. Und würden Sie schon einmal operiert? Ja, außer dieser Herz. Geschichte Ja. da mit dem Stent, meine ich, nö, bin ich noch nie operiert worden. Und Herr Schneider, rauchen Sie? Ja, ich habe früher mal geraucht, aber das habe ich jetzt im Alter sein gelassen. Auch als es dann mit dem Herzen war, da hat man mir geraten, ich soll das mit dem Rauchen Ja, sein lassen. Und es hat mir eigentlich eine auch gute nie so gut Entscheidung. geschmeckt. Ja, Ja, es und hat mir auch nie so gut geschmeckt. seit Und wann haben Sie abgesetzt? ja, das ist jetzt schon so 15 Jahre her. Vor 15 Jahren. Mit dieser Herzkatheter, oder? Genau, ja. Als dieser Herzkatheter war, das war so ein Schuss vor den Bug. Und da habe ich Ja, dann gesagt, und ja, jetzt muss ich wohl mal ein bisschen genau. aufpassen. Ja. Und wie lange haben Sie geraucht? Oh. Ja, wissen Sie, ich war Gastwirt. Ich habe in der Kneipe gestanden den ganzen Tag. Puh, da habe ich viel geraucht. Also 40 Jahre habe ich geraucht. 40. 40, ja, so viel. Und ungefähr wie viel am Tag? Ja, das kommt drauf an, wie viele Leute da im Laden waren, was da gerade los war. Aber also zwischen einem halben und einem Päckchen am Tag habe ich geraucht. Und trinken Sie Alkohol? Ja, also früher habe ich natürlich mehr getrunken, als ich noch die Kneipe hatte, aber jetzt trinke ich eigentlich gar nicht mehr viel. Noch so, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe zum Kartenspielen oder so, Ja. dann trinken wir noch mal einen. Aber also, dass ich jetzt zu Hause regelmäßig mal ein Bier oder mal ein Schnäpschen, aber nicht wirklich viel. Jeden Tag? Nein, ganz bestimmt nicht jeden Tag. Ja, ab und zu, oder? Ja, also ich würde vielleicht sagen, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Sie haben schon gesagt, Sie haben in der Kneipe gearbeitet Ja, und ich war Gastwirt, ich war selbstständig. das wird. Aber jetzt bin ich Sie natürlich in haben Rente, ne? eine eigene Kneipe oder Ja, so? das war meine eigene Gastwirtschaft, ja. Ja. Wow. Aber die habe ich jetzt schon lange abgegeben. Ja, und sind Sie verheiratet? Na, ich bin verwitwet. Meine Frau ist verstorben. Ja, tut mir leid. Darf ich fragen, warum? Vielleicht, Ja, die woran? hatte Lungenkrebs. Sie hatte Lungenkrebs. Und haben Sie Kinder? Nein, wir hatten keine Kinder. Und gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen wie Diabetes oder? Naja, also gesund sind die alle nicht mal. Also meine Eltern, die sind beide nicht alt geworden. Mein Vater hatte mit 60 einen Herzinfarkt und meine Mutter hatte Mit mit 60 sagen Sie. 60 Jahren, ja. 60, ja, Und Herzinfarkt. ist daran gestorben. Und meine Mutter, die, das ist auch blöd gelaufen, die hatte Lungenembolie Ach so. und ist da auch daran gestorben. Und da war sie erst 75. 75. Ja. Und haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich gar nicht. Ich war immer alleine und deswegen lebe ich jetzt auch alleine. Meine Frau ist tot, ne? Ja, Keine ist Geschwister. Ich sehr. habe nur noch meinen Hund, mit dem ich regelmäßig Ja. rausgehe. Ja, und Sie möchten weiterlaufen. Ja, natürlich. Der muss ja raus, der Hund, ne? Der Ja. wartet ja auch auf mich zu Hause. Genau. Ja, ich glaube, das war's. Das sind alle meine Fragen. Haben Sie sonst noch etwas? War Ihnen sonst noch etwas eingefallen? Ich habe Ihnen, glaube ich, so viel erzählt. Sie haben mich ja auch viel gefragt. Ich glaube, also was ich jetzt natürlich wissen will, was kann man gegen diese Schmerzen machen und woher kommt es überhaupt, ne? Ja, so, ja, ich, ja, mit Ihre, ja, Ihre Beschwerden sprechen für einen Gefäßerkrankungen und Sie haben schon eine Herzkrampfgefäße-Verengung. So, wenn man eine Gefäßerkrankung in Ihrem Körper gibt es mehrere. Und zwar, ich glaube, Sie haben auch Ihre rechten Bein Gefäße. Ach, genauso wie ich das im Herzen hatte, dass ich das auch im Bein habe. Genau, genau. Und ich möchte eine Sonographie machen. Dann schauen wir mal, ob diese Durchblutung gestört ist oder nicht. Und ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel Na, das ist schon mal dagegen. gut, ja. Ja, und ich möchte auch Ihnen ein Blut abnehmen fürs Labor. Und dann, wenn alle Befunde vorliegen, können wir wieder sprechen. Okay, ja, das klingt doch vernünftig. Aber muss ich denn wohl hier bleiben? Was meinen Sie? Ja, sobald wir haben alle Befunde, sobald wir alle Befunde Haben? haben, dann aber ich ja vermute, können Sie heute nach Hause. Ah, das wäre natürlich gut, dann kann ich mich um meinen Hund kümmern, ne? Genau. Genau. Ja, sehr gut. Okay. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Herr Schneider, wissen Sie, wie viel Meter beschwerdenfrei laufen? Wie gesagt, früher konnte ich einen Kilometer problemlos laufen. Dann habe ich gesagt, kurz vor dem Heimgehen, also 800 Meter war dann die Strecke. Und jetzt ist es seit 3 Tagen kann ich nur noch 100 Meter laufen. Okay? Jetzt akut also nur 100 Meter. Ja, Herr viele Fragen. Ja, bitte schön. Schneider, haben Sie Herzklopfen oder Herzrasen bemerkt? Jetzt im Augenblick nicht, nein. Mit meinem Herz, das ist ja alles wieder gut, seit ich da diesen Stent habe. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Oh ja, klar, ich war ja wegen Corona, ne, bin ich ja zum Impfen gewesen. In meinem Alter war das ja ganz wichtig, ja. Okay. In der letzten Zeit haben Sie Ausland gereist? Ich bin nicht ins Ausland gereist. Nein, da komme ich ja gar nicht hin. Nein, nein. Okay, danke. Ich denke, alle. Bemerken Sie schon Veränderungen an Ihrem Nagel, Fußnagel? Nochmal, wo merke ich Veränderungen? An Ihrem Fußnagel An den Veränderungen. Fußnägeln. Ja, das habe Genau. ich gesagt, Ach dass so, die okay. Nägel brüchig Ja. werden. Ja. Danke. Haben Sie Ruheschmerz? Ruheschmerzen hat er nicht. Das Einzige, also er beschreibt ja, dass er Schmerzen, wenn er im Bett liegt, hat. Dass er aber nicht regelmäßig, aber so normalerweise keine Ruheschmerzen. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Ja. Ach so, ja, gute Frage. Nee, also mit den Beinen hatte der bisher noch keine Schwierigkeiten. Danke. Wir haben Standard drei Fragen immer stellen müssen. Wir Sind müssen Sie immer deswegen? drei Standardfragen stellen, lieber Ja, Dr. Güllis. Wir erst müssen, einmal, pass ja, auf, wir müssen. müssen immer drei Standardfragen stellen. Ja, So, und noch. jetzt, welche? Eins, sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Zweite, haben Sie einen Unfall? Dritte, Sie haben schon gesagt, aber wir müssen fragen. Und sind Sie, unser Kollegin hat gefragt. Was war das Dritte? Dritte hat Was hat vorher sie, aber was wäre jetzt das Dritte, was man der Vollständigkeit halber fragen muss? einmal alles verstehe Unfall Unfall. Ja, also Trauma. Trauma Trauma ausschließen. Ja, und okay. ein Arztbesuch Arztbesuch, ja. und schon einmal auftreten oder Und schon erstmal mal oder aufgetreten. Genau, ja, drei. genau. Ja. Aber jetzt ist er hier ja, weil die Beschwerden jetzt akut sind, geworden sind, deswegen hat er sich ja im Krankenhaus vorgestellt, weil das Aber mit einmal jetzt. Bitte? Patient hat 15 Jahren vor 15 Jahren einen Myokardinfarktus gehabt, erlitten und einen Stent bekommen und danach ähnliche Beschwerden zum Beispiel. Ja, also beschreibt er nicht. Beschreibt er Ja, nicht. okay. So gibt es keine Trauma oder so, Verletzung. Nein, genau. Also ja, das wäre ja immer noch so bei Beinschmerzen noch eine wichtige Sache, dass man sagt, ja, was weiß ich, haben Sie sich irgendwo gestoßen oder so? Vielleicht könnte man tatsächlich auch noch fragen, ob es eine offene Wunde gibt am Bein. Ja, Das wäre offene. vielleicht auch noch, wenn jemand also erhebliche Beinschmerzen schildert, dass man da vielleicht auch noch auf die Idee kommen kann. Ja. Aber hier, das. Kraftlosigkeit. Also er beschreibt ja eigentlich nur, dass er manchmal so ein Kribbeln und Taubheitsgefühl hat. Das hat er beschrieben, ne? Und aber Kraftlosigkeit beschreibt er nicht. Und er beschreibt auch kein Trauma und keine offene Wunde. PMDC, periphere motor işe durchblutungsstörungen. Wenn ein Patient ihre Extremität Schmerzen oder Beschwerden haben und deswegen Ja, klar. auf jeden Gut. Fall fragen. Könnten wir Ersatzgespräch anfangen? Von mir aus, ja. Bitte schön, Zeynep. Ja, guten Tag. Janas ist mein Name. Ich bin neue Ärztin aus der Notaufnahme und ich habe gerade einen Patienten gesehen und ich möchte ihn vorstellen. Möchte ihn Ihnen vorstellen, ja. Ihn vorstellen, ja. Darf ich? Ja, natürlich gern. Herr Frieder Schneider, 74-jährige Patientin kam heute zu uns wegen rechte Beinschmerzen seit 3 Tagen. Er hat diese Beschwerden Seit einem Jahr. seit einem Jahr, aber sich verschlimmert. Die haben sich verschlechtert, ja. Ja, die haben sich verschlechtert und er kann nur 100 Meter laufen, Seit wann? bevor Seit seit wann? 3 Tagen, bevor Schmerz treten auf. Bevor die Schmerzen auftreten. Bevor die Schmerzen auftreten. Es gibt einen Fachbegriff, der das eigentlich sehr schön beschreibt. Diese Belastung? Nein. Ja, Sie haben ja vorhin gefragt, gehen die Schmerzen weg, wenn sie stehen bleiben? Und das beschreibt er ja, ne? Also, wie heißt das? Wissen Sie garantiert. Ja, Ja. weiß ich, aber ich jetzt mir nicht. Belastungsabhängiger. Nein, Claudicatio Ah, ja, intermittens. Claudicatio intermittens hat Claudicatio, er. Ja, ja. Claudicatio intermittens hat er. Begleitend hat er Kribbeln und Taubheitsgefühl am Fuß. Er hat auch bemerkt Haarausfall und Nagelveränderungen. Außerdem hat er Nikturi 1 bis 2 Mal am Nacht, In der Nacht, in der Nacht. Und Patient verneint B-Symptomatik und auch Angina pectoris symptomatik. Als Vorerkrankungen hat er Diabetes seit 10 Jahren, arterielle Hypertonie seit 20 Jahren und Hypercholesterinämie seit 10 Jahren. Er nimmt Metformin, Simvastatin, ASS, Clopidogrel ein. Als Operationen hatte er ein Stent bekommen vor 15 Jahren. Ja, wobei das ist dann ja interventionell, ne? Nicht operativ, ne? Ah ja, genau, Intervention. Intervention. Ist eine minimalinvasive Eingriff. Und er ist Ex-Raucher und seit 15 Jahren, aber hat er geraucht und zwar ja, 20 bis 40 Packung Jahr. Er trinkt 2 bis 3 Mal am Woche Bier. In der Woche, In der Woche. Er ist ehemaliger Gastwirt in einer Kneipe, verwitwet und hat keine Kinder. In der Familienanamnese finden sich beim Vater ein letaler Myokardinfarkt mit 60 Jahren. Oh, dann ist er ja nicht alt geworden, ja. Ja, genau. Aber er rauchte und bei der Mutter eine letale Lungenembolie mit 75 Jahren. Okay. Ja, und aktuelle Beschwerden und Vorgeschichte sprechen für eine periphere vaskuläre arterielle Krankheit. Und Was meinen ja, Sie, welches Stadium? welches Stadium? 10, 100 Meter, glaube ich, dritte Stadium, oder? Ich meine Zweierstadium, ne? War ja, okay. Denn ein Dreier Augenblick, Dreier wäre Ruheschmerz. Ah. Danke, Vierer danke. wäre Nekrose, ne? Eine große, okay. Ja. PAVK-Stellung 2. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Ja, ein Doppler-Sonographie. Und im Vorfeld, was machen Sie allein mit den Händen und von der Optik her? Ja, für Bei der körperlichen Untersuchung? körperliche Untersuchung, periphere Puls abtasten, und ja, Haut inspizieren, Ja, inspizieren, ja. inspizieren. Inspizieren. Inspizieren. Inspizieren. Das heißt Inspektion, aber das Verb Inspizieren. ist inspizieren. Inspizieren und ja, Worauf, was vermuten Sie denn? Was sehen Sie? Was ja, erwarten Sie bei der Haut? trockene Haut und Kolorit? Kolorit? trockene dünne Haut und blasse Haut auch. Dass es auch möglicherweise blass ist, genau, wegen Minderdurchblutung. Ja. Und ja, wegen dieser Durchblutungsstörung, Nageländerungen und auch kann Onychomykosis. Ja, genau, kann auch sein. Genau, muss man genau gucken. Sehr gute Idee, ja. Ja, und auch diese mit Mikrofilament kann man diese Neuropathie prüfen. Ja, genau. Ja, weil ich habe viele diabetische Füße behandelt, weil ich diese, Ja, ja. logisch. Ja. Ja. Gut. Was wäre denn differenzialdiagnostisch noch überhaupt möglich? Was könnte es denn noch unter Umständen sein? Ja. Jetzt Eigentlich akut. kein Unfall oder ja, akut, ja, Thrombose Das kann könnte noch sein, ne? Dass der sein. vielleicht ein PAVK im Einer-Stadium hat und jetzt zusätzlich noch eine Thrombose hat. Ja. Ne? Sowas wäre ja auch noch möglich. Gut. Genau. Okay. Ja, was machen Sie diagnostisch noch? Labortechnisch? Ja, Blutbild, CRP für Thrombophlebitis und ja, Gerinnungs, D-Dimer, Nierenwerte, Ja, und Elektrolyte. ja, und Dann haben Sie schon gesagt, Sie wollen eine Farbduplex-Sonografie machen? Genau. Und was erwarten Sie da? Durchblutungsstörung Genau, dass sich das da verändern. manifestiert. Genau. Ja. Ja. Und wie würden Sie das dann diagnostisch noch bildgebend verifizieren? Da kann man periphere Angiografie machen mit Genau. Kontrastmittel. Ja, alles Ja. klar. Gut. Sehr schön. Gut, ja, dann bin ich gespannt, was rauskommt, ob der Herr Schneider tatsächlich eine PAVK hat. Halten Sie mich bitte Leider. auf dem Laufenden über Ihre Untersuchungsergebnisse. Ja, Alles klar. gerne, das mache ich. Ja, muss der Patient bei uns bleiben heute? Nein. Nee, genau. Wir machen jetzt Diagnostik und wie wäre Therapieregime? Ja, er nimmt schon Clopidogrel und Ist eigentlich ASS. schon ziemlich viel, ja. Ja, und ja, vielleicht müssen wir Heparin oder diese in Betracht kommen, oder? Erwägen. Ja, nee, eigentlich, wenn der Clopidogrel hat, muss man ja eigentlich nichts weiter, meine Ja, ich, machen, ne? weiter keine. Wenn eine Thrombus diagnostiziert wurde, dann eine möglich. Aber jetzt momentan genug diese Medikamente. Ja, eigentlich hat er mit dem Clopidogrel ja eigentlich genug Ja. Gerinnungshemmung, ne? Genau. Und ja, also wenn der jetzt praktisch einen akuten Verschluss hat, müsste man den unter Umständen, Thromboembolie. genau, also interventionell oder operativ behandeln. Was käme bei einem richtig manifesten Verschluss in Frage? Richtig, ganz Was für eine genau. OP, würde man machen? Ja, OP oder internationale? Ja, also wenn interventionell geht, natürlich, klar. Aber wenn da nichts geht, wenn das nicht durchgängig wäre, müsste man Bypass machen, ne? Ja, eventuell. Ja, aber das wäre so Ultima Ratio. Gut, aber also das ist ja nur die Vermutung, dass der jetzt, weil er sich rapide verschlechtert hat, ne? Dass der akuten Verschluss hat, aber vielleicht geht das ja interventionell weg. Gut, und was soll der denn machen, wenn er dann behandelt ist und wenn er wieder entlassen wird? Also klar muss der weiter sein Clopidogrel nehmen und was soll er denn vielleicht noch machen? Ja, er ist Muss er extra seinen Hund abgeben? Muss der seinen Hund nein, abgeben? nein. Nein, er regelmäßig Bewegung ist auch Genau, Gehtraining. Ja, genau. Also, wenn der das annähernd kompensiert hat wieder, ja, dass der regelmäßiges Gehtraining macht und moderat belastet. Und insofern ist der Hund natürlich ein guter Motivator. Ja, Ja. genau. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, was kann ich sagen zu ihrer Anamnese und zu Ihrem Bericht? Sprachlich war es, würde ich sagen, gut und Sie konnten nett auf den Patienten eingehen. Sie haben sehr persönlich auch gefragt und haben schön Ihren Katalog Gegenüber, abgefragt genau. und haben eigentlich auch, ja, er hat dann ja so ein bisschen grimmig reagiert, als Sie gesagt haben, ob Sie Brustschmerzen haben, ob er Brustschmerzen hat. Mein Bein tut mir weh. Ja, bin doch jetzt wegen des Beines hier, ja. Und haben Sie aber schön abgefedert. Ja, ich weiß, ne? Ja, gut. Und dann, wenn irgendwie so ganz grobe sprachliche Sachen waren, habe ich immer gleich Bescheid gesagt. Ja, da waren ein paar Sachen drin. Und bei der Anamnese, bei dem Arzt-Arzt-Gespräch, schauen Sie, dass Sie wirklich konsequent die Fachbegriffe benutzen und machen Sie den ersten Satz, machen Sie sich da ein Muster, dass der wirklich flüssig kommt. Ja? Die berühmte Wegengeschichte ist kritisch. Er stellte sich vor, wegen. Sie haben immer das Problem, wegen steht mit dem Genitiv und mit dem Genitiv haben wir es alle nicht so sehr. Ja? Also, er stellt sich vor, wegen zunehmender Schmerzen im rechten Unterschenkel. Die Schmerzen sind, wir haben langsam angefangen, sind das erste Mal vor einem Jahr ungefähr aufgetreten, haben sich aber zunehmend verschlechtert und haben jetzt in den letzten paar Tagen eine erhebliche Verschlechterung erfahren. Die Oder Schmerzen strahlen schmerzlich. jetzt auch in den Oberschenkel aus und seine Gehstrecke ist jetzt mit einmal auch rapide verkürzt. Ne? Also, so, machen Sie lieber einige kurze Sätze, als dass Sie versuchen, alle Informationen in diesen einen Wegensatz reinzubekommen. Ja? Das geht regelmäßig schief und vor allen Dingen vergessen die meisten am Ende dann, er stellte sich wegen vor. Ja, und So, ne? deswegen benutze ich immer kam Er oder kam ich. wegen, ja, kam wegen ist natürlich besser, ja, aber sie haben immer noch den Genitiv, ja. Ja. Wie gesagt, was man auch sagen könnte, gerade in diesem Fall, da habe ich ja auch so ein bisschen reklamiert, er stellt sich wegen einer seit kurzer Zeit ausgeprägten Claudicatio intermittens vor. Könnte man, ein Insider weiß dann eigentlich auch Bescheid. Genau. Ne? Also, ja. Gut. Aber was Sie schön gemacht haben, dass Sie seine Vorgeschichte reingebracht haben und auch die Familienanamnese gut dokumentiert. Ja, ich würde mal sagen, von meiner Seite aus, das war doch sehr ordentlich. Und dann können Sie getrost in Ihre Prüfung gehen. Dr. Gündes, was sagen Sie?